Observiert. Aufgewachsen im Gefahrengebiet, wo jeder Haarmann schiebt. Nicht nur am 1. Mai ist hier Straßenkrieg. Wir machen Para mit Weed, GPS und Kameras. Ich werd paranoid, es geht um Weedpflanzen, Porum und Peaceplatten. Deine Story juckt hier niemanden. Wir wollen Ish machen, Para auf Kreditkarten. Lila Batzen in den Jeanstaschen, glaub mir das. Dein Bluff-Rap ist nur ausgedacht. Wir verkaufen einen Haufen Gras auf Augenmaß. Manche machten eine Mio, haben es hier rausgeschafft. Bauten sich in der Heimat ein Traumpalast. Giftige Ware, Gewicht auf der Waage. Manche kriegten Klatsche vom Richter für Jahre. Holzen, Glassis, Haarsand oder Glasmoor. Boxen, Zeug, Santa, Fußzustände, Hardcore. Guck, was im Block passiert. Hier wird kontrolliert, hier wird observiert. Ich bin heiß, denn ich hab Ort bei mir. Ich bleib konzentriert, denn ich werd observiert. Guck, was im Block passiert. Hier wird konsumiert, bis der Kopf rotiert. Ich bin heiß, denn ich hab Ort bei mir. Ich bleib konzentriert, ich bleib observiert. Überwachungsstaat, so wie in Stasi-Zeiten. Zivis patrouillieren auf allen Straßenseiten. Warten, um mich anzuhalten. Brauchen nicht mal einen Grund. Falscher Ort, falscher Zeitpunkt. Scheiß mal auf iPhone, Echo in der Leitung. Digga, du weißt schon, besser du sagst keinen Ton. Und holst dir jeden Monat neue SIM-Karten. Immer undercover bleiben, so wie Bin Laden. Denn viel zu viele merken, wie leicht es ist. Nach der ersten Mille werden sie leichtsinnig. Zu viele dicke Karren, zu viel weißes Gift. Bis dann irgendwann das Emika die Tür eintritt. Dich hochnimmt um 4, Drogenkurier. Alles fotografiert, alles dokumentiert. Alles in der Akte bei Soko und Zollamt. Doch es geht weiter von Hamburg bis Holland. Guck, was im Block passiert. Hier wird kontrolliert, hier wird observiert. Ich bin heiß, denn ich hab Ort bei mir. Ich bleib konzentriert, denn ich werd observiert. Guck, was im Block passiert. Hier wird konsumiert, bis der Kopf rotiert. Ich bin heiß, denn ich hab Ort bei mir. Ich bleib konzentriert, ich bleib observiert. Na, ist das gemeint? Meins sollte dir klar sein. Was du im Arsch bist, das weißt du.